Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Ernte 09 ist das Motto der nächsten beiden Stunden. Es gibt Neu- und Wiederentdeckungen des Jahres. Am Mikrofon ist Michael Frank. Cannibal Resource heißt dieses exquisit D- und neu konstruierte Stück Popmusik anno 2009. Es ist die furiose Begrüßungsnummer vom bisher fünften Longplayer von Dave Longstreths Bandprojekt Dirty Projectors. Nach einem ersten Dave Longstreth Soloalbum im Jahr 2002 erschien 2003 die erste Dirty Projectors Platte. Seither sind ihre Scheiben ein wahres Füllhorn von extravaganten Arrangements, von ungewöhnlichen Songkonstruktionen und Klangfarben. Der neue Longplayer der Dirty Projectors aus Brooklyn heißt Bitte, Orca. Tatsächlich das deutsche Wort Bitte und der gebeten wird, ist ein Wal, auch unter dem Namen Orca bekannt. Aber wer weiß, vielleicht ist ja auch ein Softwareprogramm gemeint, das auch Orca heißt. Mehr von diesem spannenden Album am Ende der ersten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk. Take it back. Slide-Gitarren gibt es nicht nur im Blues, sondern auch anderswo. Der indische Slide-Gitarren-Virtuose Debashish Bhattacharya war das gerade mit einem Stück von seinem neuen Album O Shakuntala. Debashish Bhattacharya hat diverse Solo-CDs veröffentlicht und auch immer wieder mit Gitarristen unterschiedlichster Stilrichtungen zusammengearbeitet. Mit John McLaughlin, in dessen Ensemble Shakti, und mit dem Slide-Spezialisten Bob Brosman zum Beispiel. Das neue Album von Debashish Bhattacharya ist eine Hommage an ein berühmtes Epos indischer Literatur, einer groß angelegten Liebesgeschichte, geschrieben von dem Sanskrit-Poeten Kalidasa. Die Episode, von der der gerade gehörte Ausschnitt inspiriert wurde, handelt von der heimlichen Heirat Shakuntalas mit König Dushyanta. In den Liner Notes zu diesem Stück heißt es: Dieser Track erkundet, was passiert, wenn man sich ganz der Liebe hingibt. Eine Besonderheit von Debashish Bhattacharyas neuem Album ist, dass hier zwei traditionell unterschiedliche Musiktraditionen Indiens verschmolzen werden: die karnatische Musik des Südens und die hindustanische aus dem Norden. Die anderen Gitarrenperspektiven davor, die kamen aus den USA. Mani Stern ist eine Multiinstrumentalistin, Komponistin und Sängerin aus New York. Ihre Virtuosität als Gitarristin zieht vielleicht als erstes die Aufmerksamkeit auf sich, aber ihre Texte, Gesangsarrangements und Songstrukturen sind nicht weniger bemerkenswert. Geboren wurde sie 1977, mit 15 Jahren fing sie an, Gitarre zu spielen, zumindest die grundlegenden ersten Akkorde lernte sie damals. Erst mit Anfang 20, nach Ende eines für sie nicht befriedigenden Journalismusstudiums, fing sie wieder an, sich mit der Gitarre zu beschäftigen, intensiver diesmal als sinnvollere Karrierealternative. Eines ihrer musikalischen Aha-Erlebnisse hatte Mani Stern mit 23 Jahren, als sie die Musik von Slater Kinney entdeckte. Zusammen mit Zach Hill, dem überaktiven Drummer der Band Heller, und mit dem Bassisten und Toningenieur John Reed Thompson spielte Mani Stern in den letzten Jahren zwei hochkarätige Alben ein. Im Jahr 2008 erschien die zweite CD von Mani Stern, This Is It. Daraus war zu Beginn der Gitarrendublette gerade das Stück Ruler zu hören. The dollhouse of a skull and her teeth are cold. boat to build up a steam. Jesus is green. Come on. Angeblich in limitierter Auflage sind in diesem Jahr die kompletten Sets diverser Acts des Woodstock Festivals auf CD erschienen. Musikalisch in jedem Fall hörenswerte Veröffentlichungen von unter anderem Santana und Sly and the Family Stone. Die letzten 8 Minuten hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk gehörten aber Jefferson Airplane. The Other Side of Life, eine Komposition von Fred Neil, war die erste Nummer, die die Band in Woodstock spielte. Der Set der Airplane fand wegen der üblichen Verspätung nicht Samstagabend, sondern erst am Sonntagmorgen statt, kurz nachdem The Who ihren Set bei aufgehender Sonne beendet hatten. Grace Slick kündigte den Set der Airplane mit den Worten Morning Maniac Music an. Und tatsächlich kenne ich kaum andere Aufnahmen der Band, die so voll überbordender, wirklich manischer Energie sind. Drummer Spencer Dryden gebührt hier erneut ein besonderes Lob. Vor den Jefferson Airplane anno 1969 gab es unverkennbar Tom Waits mit einer der ganzen Handvoll hyperintensiven Blues-Roots-Nummern, die auf seinem neuen, inzwischen dritten Live-Album zu hören sind. Such a Scream heißt der Song, mitgeschnitten in Mailand oder besser Milano in Italien während seiner Glitter and Doom-Tournee im Sommer 2008. Glitter and Doom Live heißt das Album, und wer wissen möchte, worum es in den Songs der Platte geht, dem oder der hilft der Werbetext auf Waits Webseite weiter. Die Songs handeln, wie zu erwarten war, von erhängten Männern, todtraurigen Matrosen, Schwertschluckern, Menschen auf der Flucht, Schamanen, Geistern, Tanzlehrern und Gefängniswärtern.

Wiederentdeckungen des Jahres geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine deutlich psychedelisch angehauchte Trilogie mit Musik aus den Jahren 2009 und 1966-67. Los ging's mit einem Track vom Debütalbum eines Quartetts aus Sacramento in Kalifornien. Ganglions nennen sich die vier und die Live-Schnipsel aus dem Internet vermitteln den Eindruck, dass diese Band auf der Bühne nicht so filigran zu Werke geht wie bei dem Song vom Debüt-Longplayer. The Void, die Leere heißt der Song, eine wunderbar spinnerte Nummer, die in meinen Ohren sehr nach britischer Psychedelik Ende der 60er Jahre Marke White Noise klingt. Aber wie gesagt, die Band scheint verschiedene stilistische Seiten zu haben. Sie heißt Ganglions. Nach den Ganglions gab es eine Aufnahme der BBC aus demselben Jahr, in dem die Beatles mit Tonbandexperimenten begannen. 1966 war ein ganz besonderer Meister konkreter Poesie in London, Ernst Jandl. Meines Wissens trat er damals auch bei einer legendär gewordenen Dichterlesung in der Royal Albert Hall auf, neben Allen Ginsberg und anderen Kollegen. Ernst Jandl war damals 41 Jahre alt. Er hatte 1966 für das dritte Programm der BBC London 13 seiner Sprechgedichte auf Band gesprochen und gemeinsam mit zwei Technikern mit den Maschinen des Radiophonic Workshop in London zu einer halbstündigen Sendung verarbeitet, die unter dem Titel Laut und Luise zu hören war. Das war eine Arbeit im Grenzbereich zwischen Dichtung und Musik. Gerade zu hören war ein Gedicht mit dem Titel Auf dem Land. Ob Ernst Jandl die Echoschleifen und anderen Klangvariationen auch psychedelisch genannt hätte, darf bezweifelt werden, aber spannend ist schon, dass auch ganz andere Kunstformen zu ähnlichen Resultaten kommen, die eine mal etwas früher, die andere etwas später und manchmal fast gleichzeitig. Fast die Erfüllung eines Traumes bescherte mir in diesem Jahr die Veröffentlichung von raren Tracks, die 1967 im Umfeld einer britischen LP-Produktion aufgenommen worden waren. Der Gitarrist, der für die schwirrenden Rückwärtssounds am Schluss dieser psychedelischen Revue verantwortlich war, war damals 22 Jahre alt und hatte schon diverse Hits für ein sehr dynamisches Quartett geschrieben. Pete Townsend steckt dahinter. Ich hätte mir wirklich nie wirklich träumen lassen, dass ich einmal die Gelegenheit haben würde, diese abgefahrene Soundcollage pur, sozusagen unbegleitet zu hören. Eigentlich ist sie nämlich Teil der Eröffnungsnummer vom Who-Album The Who Sell Out. Etwas suchen muss man die Collage auf der Doppel-CD-Wiederveröffentlichung dieses Albums schon, sie ist nämlich versteckt am Ende des letzten Tracks von CD 2. Eigentlich ist die Collage Teil der Eröffnungsnummer der LP Who Sell Out und diese erschien im Dezember 67. Und natürlich ist auch der komplette Track nicht von schlechten Eltern. Komponiert wurde er ausnahmsweise nicht von Pete Townsend, sondern von Speedy Keen, der wenig später bei Thunderclap Newman auftauchte. Hier sind also The Who mit Speedy Keens Song über eine ganz besondere Stadt im Himmel, Armenia City in the Sky. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. If you're a traveler and you can't relax, close your eyes and think on this. If the rumors floating in your head are turned to facts, close your eyes and think on this. Thank you. Die erste Soundcheck-Stunde mit Neu- und Wiederentdeckung des Jahres geht so langsam zu Ende. Das war gerade das Trio White Denim aus Austin in Texas. Im Juni ist ihr zweites Album erschienen, es heißt Fits. Zu hören war daraus die Nummer Mirrored and Reverse. Das Trio war im Herbst auf Europa-Tournee und wie das so bei relativen Newcomern ist, zum Konzert von White Denim im Kölner Gebäude 9 kamen nur etwa 30, 35 Leute. Leute, das ist sehr schade. Die aktualisierte Form von Psychedelic, wie bei Mirrored and Reverse, macht auf jeden Fall Lust auf mehr, von White Damon aus Austin, Texas. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr, jetzt ein weiterer Track vom neuen Longplayer der Dirty Projectors um Dave Longstreth. Fluorescent Half Dome heißt der Song. Bitte, Orca, das Album. Is